draußen im Walde lebte der alte arme Zigeuner, sein Weib pflegte ihn. Ein Klang sein Liedel, froh und erwidel, jetzt aber hat man dafür keinen Sinn. Lenz wartet wieder, Nachtigallieder, besangen die Schönheit der blühenden Welt. Durch des Zigeuners Herz zittert ein Sehnsuchtsschmerz und seinem Weibe die Frage er stellt. Liebste, wo ist meine Geige? Wieder ist Frühling in mir. Will in die Stadt heute gehen, fort treibt es mich von hier. Einmal noch möchte ich spielen, was meine Seele durchspielt. Einer im Saale sprach, meine Herren, ein Vergnügen gibt's heut. Tür öffnen, Kleiner, diesem Zigeuner lern ich das Fliegen. Seht zu, liebe Leut, mit einem Stoße schleudert der herzlose Mensch den Zigeuner hinaus. Alles lacht. Nach ein paar Stunden hat Tod ihn gefunden. Und es weint durch die lustige Nacht. Niemand mehr wird mit euch spielen. Ein Hügel sich zwischen Blumen erhebt. Doch nun ein alter Zigeuner, der für Musik lebt, der für Süchtig.